Die Dekanin, die sie eingestellt und an das College geholt hatte, war schrecklich wütend, als Begin ihr sagte, ihre Affäre sei beendet. Sie war 8 Jahre älter als Begin, verdiente mehr als doppelt so viel und war seit über 10 Jahren eine Dekanin, deren Wort Gewicht hatte. Und darum wollte sie es nicht glauben, wollte es nicht zulassen. Jeden Morgen rief sie als erstes Begin an, um ihr Vorhaltungen zu machen, und ebenso abends, um sie anzuschreien und zu beleidigen und eine Erklärung zu verlangen. Einmal stapfte sie dabei auf dem Friedhof herum, scheißwütend, wie sie verkündete, weil Begin sie so schäbig behandle. Sie warf Begin vor, sie habe sich die Stelle als Dozentin erschlafen und sie, die Dekanin, nur wenige Wochen später einfach fallen lassen. Da Begin 2-mal die Woche am späten Nachmittag mit der Schwimmstaffel ins Hallenbad ging, erschien die Dekanin zur selben Zeit und nahm die Umkleidekabine neben Begin. Die Dekanin rief an und lud Begin zu einem Film ein, zu einem Vortrag, einem Konzert mit anschließendem Abendessen. Immer wieder sagte sie, sie wolle sich am kommenden Wochenende mit Begin treffen. Begin hatte bereits erklärt, dass sie an den Wochenenden keine Zeit habe und sich auch sonst nicht mehr mit ihr treffen wolle. Die Dekanin schrie, sie beschwor Begin, manchmal weinte sie. Begin war der Mensch, ohne den sie nicht leben konnte. Eine starke, erfolgreiche, tüchtige Frau von 48, eine dynamische Frau, die als die kommende Rektorin ihres Colleges gehandelt wurde. Und wie leicht sie aus der Bahn zu werfen war. Eines Sonntagnachmittags rief sie in Exlers Haus an und wollte Begin Stapleford sprechen. Exler legte den Hörer hin, ging ins Wohnzimmer und sagte Begin, der Anruf sei für sie. »Wer ist das?« fragte er sie, und sie antwortete ohne Zögern, »Wer soll es schon sein? Louise? Woher weiß sie, dass ich hier bin? Woher hat sie deine Nummer?« Er ging zum Telefon, nahm den Hörer und sagte, »Hier gibt es keine Begin Stapleford.« »Danke«, sagte die Anruferin und legte auf. In der Woche darauf traf Begin Louise zufällig auf dem Campus. Louise sagte ihr, sie fahre für 10 Tage fort und wenn sie wieder zurück sei, werde Begin gut daran tun, ihr gefällig zu sein, zum Beispiel ein Abendessen zu kochen. Das machte Begin Angst, zum einen, weil Louise sie nicht in Ruhe ließ, obwohl sie keinen Zweifel daran gelassen hatte, dass diese Affäre vorbei war, und zum anderen wegen der Drohung, die in Louises Wut mitschwang. »Was steht auf dem Spiel?« fragte er. »Was auf dem Spiel steht? Mein Job. Wenn sie will, kann sie mir enorm schaden.« »Aber du hast doch mich, oder nicht?« sagte er. »Was heißt das?« »Du hast mich, der dich auffängt. Ich bin da.« Er war da. Sie war da. Die Möglichkeiten aller Beteiligten hatten sich dramatisch verändert. Das erste Kleidungsstück, das er ihr kaufte, war eine enge, gelbe, taillenlange Lederjacke mit Lammfellfutter, die er in der Vitrine eines sündhaft teuren Geschäfts in dem Dorf gesehen hatte, das 15 Kilometer entfernt lag, auf der anderen Seite des Waldes. Er ging hinein und kaufte auf gut Glück die, wie sich herausstellte, passende Größe. Die Jacke kostete $1,000. Begin hatte noch nie etwas besessen, das so teuer war, und noch nie etwas getragen, in dem sie so gut aussah. Er sagte, es sei ein Geschenk zu ihrem Geburtstag, wann immer der auch sei. In den nächsten Tagen zog Begin die Jacke gar nicht mehr aus. Dann fuhren sie nach New York, vorgeblich, um gut zu essen, ein paar Filme zu sehen und das Wochenende gemeinsam in einer anderen Umgebung zu verbringen. Und er kaufte ihr noch mehr Kleider. An diesem Wochenende für $5,000. Röcke, Blusen, Gürtel, Jacken, Schuhe und Pullover, allesamt Kleidungsstücke, in denen sie ganz anders aussah als in den Sachen, die sie aus Montana mitgebracht hatte. Zur Zeit ihres ersten Besuchs bei ihm hatte sie nur wenig besessen, das nicht auch ein 16-jähriger Junge hätte tragen können, und erst jetzt hörte sie auf zu gehen wie ein 16-jähriger. In den Geschäften in New York verschwand sie in einer Umkleidekabine, probierte etwas Neues an und kam heraus, um es ihm zu zeigen und zu hören, wie er es fand. Anfangs war sie vor Befangenheit wie gelähmt, doch dann ließ sie es einfach zu und schließlich trat sie kokett und vergnügt lächelnd aus der Kabine. Er kaufte ihr Halsketten, Armbänder und Ohrringe. Er kaufte ihr luxuriöse Unterwäsche als Ersatz für Sport-BHs und graue Slips. Er kaufte ihr kleine Babydolls aus Satin als Ersatz für Flanellschlafanzüge. Er kaufte ihr kniehohe Stiefel, ein braunes und ein schwarzes Paar. Den einzigen Mantel, den sie besaß, hatte sie von Priscillas verstorbener Mutter geerbt. Er war ihr viel zu groß und ließ sie aussehen wie eine Schachtel. Und so kaufte er ihr im Verlauf der nächsten Monate wunderschöne Mäntel, 5 insgesamt. Er hätte ihr 100 kaufen können. Er konnte nicht mehr aufhören. Er brauchte nur wenig Geld für sich selbst, und nichts machte ihn glücklicher, als sie aussehen zu lassen, wie sie noch nie ausgesehen hatte. Und mit der Zeit schien auch sie nichts glücklicher zu machen als das. Es war eine Orgie des Kaufens und Verwöhnens, an der beide Gefallen fanden. Allerdings wollte Peggy nicht, dass ihre Eltern von der Beziehung erfuhren. Das hätte die beiden zu sehr geschmerzt. Er dachte, mehr als vor Jahren, als du ihnen gesagt hast, dass du lesbisch bist? Sie hatte ihm erzählt, was damals, als sie 23 gewesen war, passiert war. Ihre Mutter hatte geweint und gesagt, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und ihr Vater hatte getan, als würde er es akzeptieren, aber monatelang nicht mehr gelächelt. Ihre Eltern waren, nachdem Pegin ihnen gesagt hatte, was sie war, noch lange Zeit schwer traumatisiert. »Warum würde es Ihnen so sehr wehtun, von mir zu erfahren?«, fragte er Pegin. »Weil Sie dich schon so lange kennen und weil Ihr alle gleich alt seid.« »Wie du willst«, sagte er, doch er konnte nicht aufhören, über ihre Motive zu grübeln. Vielleicht handelte sie aus der Gewohnheit heraus, ihr Leben zu unterteilen und das, was im Bett geschah, strikt von ihrer Existenz als Tochter zu trennen. Vielleicht wollte sie ihr Sexleben nicht von töchterlichen Erwägungen zähmen und domestizieren lassen. Vielleicht war es ihr ein bisschen peinlich, dass sie nicht mehr mit einer Frau, sondern mit einem Mann schlief. Vielleicht war sie unsicher, ob diese neue Ausrichtung von Dauer sein würde. Aber was auch immer ihre Motive sein mochten, es war, fand er schließlich, ein Fehler gewesen, ihr zu erlauben, ihre Verbindung gegenüber ihrer Familie zu verschweigen. Er war zu alt, um sich dadurch, dass man ihn geheim hielt, nicht kompromittiert zu fühlen. Auch verstand er nicht, warum eine 40-jährige Frau so viel auf das Urteil ihrer Eltern gab, besonders wenn es sich um eine 40-jährige Frau handelte, die schon alles Mögliche getan hatte, was ihre Eltern missbilligten, ohne sich um deren Tadel zu kümmern. Es gefiel ihm nicht, dass sie sich als nicht ganz reif erwies, doch er kam vorerst nicht darauf zurück. Und so glaubten ihre Eltern, sie führe weiterhin ein ganz normales Leben, während sich bei Pegin im Lauf der Monate, wie ihm schien, langsam und gleichsam natürlich die letzten sichtbaren Hinweise auf das verloren, was sie inzwischen als ihren 17 Jahre währenden Irrtum bezeichnete. Dennoch sagte Exler zu ihrer, wie auch seiner eigenen Überraschung, eines Morgens beim Frühstück, »Ist das etwas, das du wirklich willst, Pegin? Bis jetzt haben wir einander genossen. Das Neue war sehr stark, das Gefühl war sehr stark, der Genuss war sehr stark. Aber ich frage mich, ob du weißt, was du tust.« »Ja, das weiß ich. Ich finde es herrlich«, sagte sie, »und ich will nicht, dass es aufhört.« »Aber du verstehst, was ich meine?« »Ja. Es geht um das Alter, um die persönliche sexuelle Geschichte.« Um deine alte Verbindung zu meinen Eltern und um vielleicht noch 20 andere Sachen. Aber nichts davon stört mich. Stört dich etwas? Wäre es vielleicht gut, antwortete er, aufzuhören, solange noch keine Herzen gebrochen sind? Bist du nicht glücklich? Fragte sie. In den vergangenen Jahren war mein Leben gefährlich instabil. Und ich fühle mich nicht stark genug, die Zerstörung meiner Hoffnungen auszuhalten. Ich habe genug eheliches Elend und davor genug Trennungen erlebt. Es ist immer schmerzhaft, es ist immer hart. Und in dieser Phase meines Lebens will ich so etwas nicht heraufbeschwören. Simon, wir sind alle beide fallen gelassen worden, sagte sie. Du warst auf dem Tiefpunkt eines seelischen Zusammenbruchs und deine Frau hat die Sachen gepackt und dich allein gelassen. Und ich bin von Priscilla verraten worden. Sie hat nicht nur mich verlassen, sondern auch den Körper, den ich mal so geliebt habe, um den Körper eines Mannes mit Schnurrbart zu kriegen, der Jack heißt. Wenn wir scheitern, dann wegen uns, nicht wegen ihnen und nicht wegen deiner oder meiner Vergangenheit. Ich will dich nicht ermuntern, ein Wagnis einzugehen, und ich weiß, dass es ein Wagnis ist, für uns beide übrigens. Für mich ist es auch ein Wagnis, wenn auch natürlich ein anderes als für dich. Aber das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass du dich von mir zurückziehst. Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlieren. Wenn es sein muss, werde ich es ertragen müssen. Aber was das Wagnis betrifft, das bin ich längst eingegangen. Wir sind es längst eingegangen. Es ist zu spät, um sich durch Rückzug zu schützen. Du willst damit sagen, dass du nicht aufhören willst, solange es so gut läuft? Genau. Ich will dich, verstehst du? Ich baue darauf, dass ich dich habe. Zieh dich nicht von mir zurück. Ich finde es herrlich und will nicht, dass es aufhört. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich werde es versuchen, wenn du es auch versuchst. Das hier ist keine kleine Affäre mehr. Wir sind das Wagnis eingegangen, sagte er wie als Echo dessen, was sie gesagt hatte. Wir sind das Wagnis eingegangen, antwortete sie. 5 Worte mit der Bedeutung, dass es für sie das Schlimmste wäre, von ihm fallen gelassen zu werden. Sie wird sagen, was sie sagen muss, um es am Laufen zu halten, dachte er, auch wenn die Dialoge dann wie eine Seifenoper klangen, denn selbst heute, nach all den Monaten, tun ihr der Priscilla-Schock und die Louise-Ultimaten noch weh. Sie wählt diesen Kurs nicht, um mich zu täuschen. Sie folgt einfach einer instinktiven Strategie. Aber irgendwann wird der Tag kommen, dachte Exler, da die Umstände sie in eine weit stärkere Position versetzen werden, während ich in der schwächeren sein werde. Schon allein deshalb, weil ich zu unentschlossen war, die Beziehung zu diesem frühen Zeitpunkt zu beenden. Und wenn sie stark ist und ich schwach bin, wird der Schlag vernichtend sein. Er glaubte klaren Auges in ihre Zukunft zu blicken und war doch nicht imstande, etwas zu ändern. Er war zu glücklich, um etwas zu ändern. Im Lauf der Monate war ihr Haar beinahe schulterlang gewachsen, festes, braunes Haar mit einem natürlichen Schimmer, und sie begann darüber nachzudenken, ob sie es sich zu einer anderen als der burschikosen Kurzhaarfrisur schneiden lassen sollte, die sie ihr ganzes Erwachsenenleben lang bevorzugt hatte. An einem Wochenende hatte sie einige Zeitschriften voller Fotos der verschiedensten Frisuren dabei, Zeitschriften, wie er sie noch nie im Leben gesehen hatte. »Woher hast du die?« fragte er sie. »Von einer von meinen Studentinnen«, sagte sie. Sie setzten sich auf das Wohnzimmersofa und sie blätterte um und machte Eselsohren in die Seiten, auf denen eine Frisur war, die ihr vielleicht stehen würde. Schließlich engten sie ihre Wahl auf 2 ein. Pegin riss die entsprechenden Seiten heraus, während Exler eine befreundete Schauspielerin in Manhattan anrief und sie fragte, zu welchem Friseur Pegin gehen sollte. Es war dieselbe Freundin, die ihm gesagt hatte, wo er mit Pegin Kleider kaufen sollte und wo es den schönsten Schmuck gab. »Ich hätte auch einen Sugar Daddy wie dich«, sagte die Freundin. Dabei hatte er es gar nicht so gemeint. Er half Pegin lediglich, die Frau zu sein, die er begehrte, anstatt eine Frau, die andere Frauen begehrten. Sie beide waren ganz davon in Anspruch genommen. Er ging mit ihr zu einem teuren Friseur in den East 60s. Eine junge Japanerin studierte die beiden mitgebrachten Fotos und schnitt Pegin das Haar. Noch nie hatte er Pegin so wehrlos gesehen wie hier, mit frisch gewaschenen Haaren auf dem Stuhl vor dem Spiegel. Noch nie hatte er sie so schwach gesehen, so unsicher, wie sie sich verhalten sollte. Ihr Anblick, stumm ergeben am Rand der Demütigung wie eine nasse Katze, und nicht imstande, ihr eigenes Spiegelbild anzusehen, verlieh dieser Prozedur des Haareschneidens eine vollkommen andere Bedeutung. Er entfachte Exlers Misstrauen gegen sich selbst und bewirkte, dass er sich nicht zum ersten Mal fragte, ob er sich vielleicht von einer gewaltigen, verzweifelten Illusion blenden ließ. Was zieht eine solche Frau zu einem Mann, der dabei ist, so viel zu verlieren? Ermutigte er sie nicht, sich als eine Frau zu geben, die sie nicht war? Verkleidete er sie nicht, als könnte ein teurer Rock beinahe 20 Jahre gelebte Erfahrungen auslöschen? Verzerrte er sie nicht, indem er sich selbst eine Lüge erzählte, eine Lüge, die letztlich vielleicht alles andere als harmlos sein würde? Was, wenn er schließlich nicht mehr war als ein einmaliges männliches Eindringen in ein lesbisches Leben? Doch dann wurde Pegins dichtes, braunes, schimmerndes Haar geschnitten, nicht ganz schulterlang und stufig, sodass die Strähnen unterschiedlich lang waren, was den genau richtigen Eindruck gepflegt unbekümmerter Zerzaustheit erweckte, und sie erschien ihm so verwandelt, dass all diese unbeantworteten Fragen ihn nicht mehr störten. Er brauchte nicht einmal mehr ernsthaft darüber nachzudenken. Sie brauchte ein bisschen länger als er, um festzustellen, dass sie sich für die richtige Frisur entschieden hatten, doch schon nach ein paar Tagen schienen ihr der Haarschnitt und alles, wofür er stand, die Erlaubnis, sie zu formen, ihr Aussehen zu bestimmen und ihre Vorstellung von dem, was ihr eigentliches Leben war, zu vertiefen, willkommen zu sein. Vielleicht, weil sie in seinen Augen so großartig war, zögerte sie nicht, ihren Willen dem seinen unterzuordnen und sich seinen Wünschen zu beugen, auch wenn dieses Verhalten ihrem bisherigen Selbstverständnis fremd sein musste. Wenn es denn tatsächlich so war, dass sie ihren Willen dem seinen unterordnete, wenn nicht in Wirklichkeit sie diejenige war, die ihn vollständig unter Kontrolle hatte, die ihn ergriffen und übernommen hatte. An einem späten Freitagnachmittag kam Pegin in heller Aufregung zu ihm. In Lansing hatten ihre Eltern einen mitternächtlichen Anruf von Louise erhalten, die ihnen gesagt hatte, wie sie von ihrer Tochter aus Opportunismus getäuscht und betrogen worden sei. »Und was noch?«, fragte er. Seine Frage trieb Pegin fast die Tränen in die Augen. »Sie hat ihnen von dir erzählt. Sie hat ihnen gesagt, dass ich bei dir wohne.« »Und was haben deine Eltern dazu gesagt?« »Meine Mutter hat mit ihr gesprochen. Mein Vater hat schon geschlafen.« »Und was sagt sie dazu?« »Sie wollte von mir wissen, ob es stimmt. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht bei dir wohne, aber dass wir enge Freunde sind.« »Und was hat dein Vater gesagt?« »Er ist nicht ans Telefon gekommen.« »Warum nicht?« »Das weiß ich nicht.« »Diese elende Hexe! Warum hört sie nicht auf damit?« rief sie. »Diese zwanghafte, besitzergreifende, eifersüchtige, giftige Hexe!« »Macht es dir denn wirklich etwas aus, dass sie es deinen Eltern gesagt hat?« »Macht es dir etwas aus?« fragte Pegin. »Nur insofern es dir etwas ausmacht. Sonst überhaupt nicht. Ich glaube aber, es ist besser so.« »Was soll ich sagen, wenn ich mit meinem Vater spreche?« fragte sie. »Pegin, Mike, sag, was immer du willst. Und wenn er gar nicht mit mir sprechen will?« »Das bezweifle ich.« »Vielleicht will er mit dir sprechen.« »Dann werden wir miteinander sprechen«, sagte Exler. »Wie wütend mag er wohl sein?« »Dein Vater ist doch ein vernünftiger, einsichtiger Mensch. Warum sollte er wütend sein?« »Oh, diese Hexe! Sie ist wirklich komplett durchgedreht. Sie hat sich nicht mehr im Griff.« »Ja«, sagte er, »der Gedanke an dich quält sie. Aber du hast dich im Griff und ich und deine Eltern ebenfalls.« »Warum wollte mein Vater dann nicht mit mir sprechen?« »Wenn du dir deswegen so viele Gedanken machst, dann ruf ihn doch an und frag ihn. Oder soll ich mit ihm sprechen?« »Nein, das tue ich selbst.« Sie wartete bis nach dem Essen, dann rief sie ihren Vater an aus ihrem Arbeitszimmer bei geschlossener Tür. Nach einer Viertelstunde kam sie heraus und hielt ihm den Apparat hin. Exler nahm den Hörer. »Ey, Sir. Hello. Hello, wie ich höre, hast du meine Tochter verführt?« »Wir sind zusammen, das stimmt.« »Tja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt.« »Tja«, erwiderte Exler lachend, »das bin ich auch.« »Als sie sagte, sie wollte dich besuchen, hatte ich keine Ahnung, wo das enden würde«, sagte Acer. »Ich freue mich, dass du nichts dagegen hast«, sagte Exler. Es trat eine Pause ein, bevor Acer sagte, »Pegin ist ein freier Mensch. Sie hat ihre Kindheit schon lange hinter sich. Carol möchte Hello sagen, fuhr er fort und gab den Hörer an seine Frau weiter. Stell dir vor, sagte Carol, wer hätte das gedacht, als wir noch junge Hüpfer in New York waren? Niemand, antwortete Exler. Ich hätte es nicht mal an dem Tag gedacht, an dem sie hier aufgetaucht ist. Tut meine Tochter das Richtige? Fragte Carol. Ich glaube schon. Was hast du mit ihr vor? Ich habe nichts mit ihr vor. Begin hat uns immer überrascht. Mich hat sie ebenfalls überrascht, sagte Exler. Ich glaube, sie hat sich selbst überrascht. Auf jeden Fall aber ihre Freundin Louise. Er machte sich nicht die Mühe zu antworten. Louise sah ihrerseits ebenfalls so etwas wie eine Überraschung. Carol wollte offenbar mild und freundlich sein, doch die Sprödheit in ihrer Stimme rührte, da war er sicher, daher, dass dieser Anruf für sie eine Qual war, dass sie und Asa lediglich das Richtige taten, das, was ihrer Natur entsprach. Sie taten das Vernünftige. Sie taten, was Pegin am glücklichsten machen würde. Sie wollten sie sich mit 40 ebenso wenig entfremden wie mit 23, als sie ihnen gesagt hatte, sie sei lesbisch. Tatsächlich flog Carol am nächsten Samstag von Michigan nach New York und traf sich mit Pegin zum Mittagessen. Pegin fuhr morgens in die Stadt und kehrte gegen 8 Uhr abends zurück. Exler hatte etwas gekocht und erst nach dem Essen fragte er sie, wie es gelaufen sei. »Und, was hat sie gesagt?« »Soll ich ganz ehrlich sein?« antwortete Pegin. »Bitte.« »Na gut«, sagte sie, »ich werde versuchen, mich so genau wie möglich zu erinnern.« Sie hat mir auf ganz freundliche Art die Daumenschrauben angelegt. Da war nichts Vulgäres oder Selbstgerechtes, bloß Mutters nüchterne Kansas-Offenheit. Erzähl weiter. Du willst alles wissen, sagte Pegin. Ja, antwortete er. Also am Anfang im Restaurant ist sie glatt an meinem Tisch vorbeigegangen. Sie hat mich nicht erkannt. Ich sagte, Mutter. Und sie drehte sich um und sagte, »Du liebe Zeit, da ist ja meine Tochter, wie hübsch du aussiehst.« Und ich sagte, »Hübsch? Fandest du mich vorher denn nicht hübsch?« Und sie sagte, »Eine neue Frisur und Sachen, die ich dich noch nie habe tragen sehen.« Und ich sagte, »Femininer, meinst du?« Und sie, »Absolut, ja, steht dir sehr gut, Liebes. Wie lange geht das jetzt schon?« Ich sagte es ihr und sie sagte, »Das ist eine sehr schöne Frisur. War bestimmt teuer.« Und ich sagte, »Ich probiere nur etwas Neues aus.« Und sie, »Ja, sieht so aus, in vielerlei Hinsicht. Ich bin hergekommen, weil ich sicher sein will, dass du alle möglichen Konsequenzen deiner Affäre bedacht hast.« Ich sagte ihr, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand alle Konsequenzen einer Liebesbeziehung bedenkt. Ich sagte ihr, dass diese Beziehung mich im Augenblick sehr glücklich macht. Und dann sagte sie, »Wir haben gehört, dass er in einer psychiatrischen Klinik war. Manche sagen, er war 3 Monate dort, andere sagen 6. Ich weiß es nicht genau.« Ich sagte ihr, dass du vor genau einem Jahr 26 Tage dort gewesen bist und dass es wegen Problemen auf der Bühne war. Ich sagte, du hast vorübergehend die Fähigkeit zu spielen verloren und ohne sie bist du zusammengebrochen. Ich sagte ganz gleich, welche emotionalen oder seelischen Probleme du damals gehabt hast. Sie zeigen sich in unserem täglichen Leben nicht. Ich sagte, dass du so gesund, ja mindestens so gesund bist wie irgendein Mensch, mit dem ich je zusammen gewesen bin, und dass du, wenn wir zusammen sind, vollkommen stabil und sehr glücklich wirkst. Und sie fragte, und hat er noch immer diese Probleme mit dem Spielen? Und ich sagte, ja und nein. Du hast sie noch immer, aber dadurch, dass du mich kennengelernt hast und mit mir zusammen bist, ist es nicht mehr die große Tragödie, die es mal war. Es ist jetzt mehr wie bei einem Sportler, der sich verletzt hat und an der Seitenlinie warten muss, bis die Verletzung ausgeheilt ist. Und sie sagte, du hast nicht das Gefühl, ihn retten zu müssen, oder? Ich versicherte ihr, so sei es nicht, und sie fragte mich, was du denn so machst, und ich sagte, er verbringt seine Zeit mit mir. Und ich glaube, das wird er auch weiterhin tun. Er liest, er kauft mir Kleider. Darauf hat sie sich sofort gestürzt. Dann hat er dir also diese Sachen gekauft? Tja, ich würde sagen, da ist eine gewisse Rettungsfantasie im Spiel. Ich sagte, sie bewerte das zu hoch. es sei für uns beide nichts weiter als Freude und Spaß, warum es nicht dabei belassen? Ich sagte, er versucht nicht, mich auf irgendeine Weise zu beeinflussen, auf die ich nicht beeinflusst werden will. Sie fragte, gehst du mit, wenn er dir Kleider kauft? Und ich sagte, meistens schon. Aber auch da glaube ich, dass es ihn glücklich macht. Das sehe ich ihm an. Und da es nun mal ein Experiment ist, das ich ebenso durchführen will wie er, sagte ich, verstehe ich nicht, warum irgendjemand deswegen besorgt sein sollte. Und da änderte sich der ganze Ton des Gesprächs. Sie sagte, also ich muss dir sagen, dass ich tatsächlich besorgt bin. Die Welt der Männer ist für dich neu und es kommt mir seltsam vor, oder vielleicht auch nicht so seltsam, dass der Mann, der dich in diese Welt einführen soll, 25 Jahre älter ist als du und einen Zusammenbruch mit anschließendem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hinter sich hat. Ein Mann, der im Prinzip arbeitslos ist. Das alles erscheint mir nicht besonders verheißungsvoll. Ich sagte ihr, mir erscheine es nicht schlimmer als die Situation, in der ich vorher war, als die Frau, die ich mal sehr geliebt habe, mir eines Morgens sagte, ich kann in diesem Körper nicht weiterleben, und mir eröffnete, sie wolle ein Mann sein.